Zum 68. Gründungstag der DVRK fand am 7. September im Hafen Nampo ein Festmeeting der Seeleute des Schiffes von Taipei China Changhong 1 und des Schiffes Anxinpo 08 mit der Staatsangehörigkeit von Vietnam statt. Die Teilnehmer legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkopf nieder und verneigten sich davor. Im Festmeeting gab es Reden und wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.